Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Zappel. Special place, and if I stay too long, I'll probably break down and cry. Oh.

Oh, Technik Heimspiel. Jetzt mit Zappel. Oh, Down, burn my auf den Club.